In dem Wald, da steht ein Haus, guckt ein Reh zum Fenster raus. Kommt ein Häschen angerannt, klopft an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, schenk mir doch ein Stückchen Brot. Liebes Häschen, komm herein, sollst mein Spielfreund sein.